nicht nur mit Crystal, er konsumiert auch selbst. Überfall! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Bang! Überfall! Bang! Bang!